Musik und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das Schlechteste echt ätzend. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist dann wieder im Radio. Oh, Charlie. Right now. Hallo, willkommen am Freitagabend, Nachtschwärmer. Hier geht's wieder volle Kanne ins Wochenende. Jede Menge neue Songs, Remixe, Mixe und alles, was das Herz begehrt. Und dann ist da noch einer, da ist noch einer. Aus der windigen Stadt Chicago, USA, Stinkfu. mein Freund, Erl hat schon einen Bu bekommen, aber das macht ja nichts, oder Erl? Du bist gut heute drauf. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Alles klar. Playing all of today's best music. Best. Not just some of it. With triple the music and more variety. Mein Project. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Willkommen am Freitag. Der nächste Song, der jetzt kommt, war wochenlang Nummer 1, ist jetzt Nummer 2. Da habe ich einen ganz neuen, heißen Remix davon. Abend, 21.16 Uhr, genau, Nachtschwärmer. Und alle, die gegrüßt werden wollen oder die Grüße abzugeben haben, die mailen uns bitte jetzt. Und zwar an studio@hitradio-ohr.de. Yeah! Ganz weit hinten sehe ich irgendwo einen Platz Blondes. Ich hoffe, das ist Kelly. Was guckst du lang? Was korrekt und Techno-Pass? Bewegt euch, ihr müden Säcke! Ihr müden Säcke! Account Remix ist das. Und ich grüße wieder alle, die sich noch zugeschaltet haben. Oh ja, jetzt sind wir komplett. Hallo Kelly. Der ist echt geil. Du meinst hoffentlich mich. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist der Hammer. Hier bei uns im Schlemmertreff ist alles noch ein bisschen anders. Das Personal ist freundlich, das Ambiente ist gemütlich und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff in Lahr direkt an der B3. Also seit die Sozialstation vom Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo Ihr Zuhause ist. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Planen Sie Ihren Urlaub gleich mit den Experten. TUI Reisecenter in Lahr im Arena Einkaufspark und in Offenburg in der Hauptstraße 83. TUI Reisecenter, damit Ihr Traumurlaub Wirklichkeit wird. Neue Fenster, bessere Aussichten. Unsere Finstral-Verbundfenster mit außergewöhnlichem Wärme- und Schallschutz, innenliegenden Jalousien und strukturierter Oberfläche werden Sie begeistern. Sowie unsere Rollläden von Roma. Sie bieten nicht nur Schutz, sondern verschönern auch die Optik. Bauelemente Ziegler in Oppenau-Ramsbach. Vorwahl Oppenau 912-70. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Jeder Herzschlag zählt und für Ihr Herz machen wir uns stark. MediClean Herzzentrum Lahr Baden. Vertrauen Sie ISO-zertifizierter Qualität auf höchstem Niveau, denn Vertrauen ist Herzenssache. MediClean Herzzentrum Lahr Baden. Für Service von Herz zu Herz. Informationen unter mediclean.de/herzzentrum-lahr. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Ortenau Select. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Wein und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet. www.ortenau-select.de. Holz ist einer der natürlichsten Baustoffe der Welt. Holzmeier in Hausach, Ihr kompetenter Partner rund ums Holz und den gehobenen Innenausbau. Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge und vieles mehr. Überlassen Sie bei Holz nichts dem Zufall. Gehen Sie lieber gleich zum Profi. Holzmeier in Hausach. www.holz-meier-hausach.de. Liebling, die Müllers fliegen im Sommer in die Karibik. Aber Schatz, ich weiß was Besseres. Palmen, coole Drinks, tolle Speisen, weißer Strand, Live-Musik, Sport und Spiel und Sportübertragungen live. Wo soll das denn sein? Gleich um die Ecke, im Strandbad am Achernsee. Strandbad am Achernsee. Urlaub direkt vor der Haustür. Infos unter strandbad-achernsee.de. Hey, guys! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Morgen am Samstag, nach Trevor, bin ich in Berghaupten in der Schlosswaldhalle. Einlass ab 20 Uhr. Am Mittwoch, weil nächsten Donnerstag ist der Feiertag, da ist der liebe Charlie im Lauinger Malsch. Tanzrestaurant Lauinger. Malsch. Das ist, wenn man von der Ortenau kommt, hinter Rastatt. On the road again, Samstag, 15. Mai, Greffern, Donnenfesthalle. Hey, Pfingstsamstag, 22. Mai, Stollhofen, Festzelt. Und am 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Mönchweiler bei St. Georgen. Villingen, Schwenningen, da in dem Eck da. Und 7.8. MSC Taifun Mörsch. Motorsportclub Taifun Mörsch. Das ist halb Open Air und halb im Clubhaus. Super. Und wie schon erwähnt, schickt uns ein Mail. Wir machen Grüße heute. Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Ist aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nichts. klotzgeile Version, ha? Von Cyndi Lauper. Bleib mal vorab ein paar Grüße. Es wird gegrüßt, Andi aus Ettlingen, Spessart. Ich werde gegrüßt, der Michael und die Rebecca Satzler vom Schwamberger Andreas. So, Nachtschwamm, jetzt ist Zeit für... Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Unser erstes Gewinnspiel. Call me. Ist das ein reines Telefongewinnspiel? Jetzt kommt nur ein Song. Und zwar von der Lady Gaga. Aber das will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, was ist da hinten dran für einen Song gemixt? Von welcher Gruppe und wie heißt der? Das ist die Frage. 0781 504 33 und die 11. Das ist die Frage, wie heißt der Rocksong im Hintergrund und wie heißt die Gruppe? 0781 504 33 11. Yeah. ist ein Nachtschwimmer, das muss doch jeder wissen. Oder fast jeder, ha? Außer, ja gut. Reden wir nicht drüber, oder? L, hä? Das gibt's. Du hättest es gewusst? Nee. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Das kannst du mir gerne umhängen, L. So, Nachtschwimmer, wie sieht's aus? Hamann hat schon geklingelt. Wie sieht's aus? Ich mich da die Leitungen heiß sehen. Wie heißt die Rockgruppe, die da bei Lady Gaga im Hintergrund lief? Der Song wird nie alt, der kommt immer wieder. Zumindest bei mir, Nachtschwärmer. So, Stefanie aus Rentin grüßt. Andi, Rocky, Michael, Sabrina, Manu, Tami und alle, die anderen wünsche ich das Lied Lotusblume. Flippers oder Tobi? Keine Ahnung. Mal schauen. Und dann grüßen wir auch die Kneipen und Wirtschaften, die uns immer zuhören. Zum Beispiel Bruderbund in Rheinstedt. Nee, nicht Bruderbund. Bernhardushalle, sorry. In Rheinstedt-Mörsch. Und dann hat uns letzte Woche eine aus Zell-Hammersbach angerufen. Ja, da haben wir dann den Namen vergessen. Die sollten uns hier nochmal melden. Vielleicht machen wir ein kleines Live-Interview rein. Die Blondie zu ihrem Neuen. Klar darfst du bei meinem Vater meine Hand anhalten. Der Form halber solltest du aber auch meinen Mann fragen. Gut, es ist ratsam. Oder Nachtschwärmer oder Blondies? Was haltet ihr davon? Was ist der Unterschied zwischen einem Pullover, einem Rehrücken und einer 17-Jährigen? Der Pullover, der wird gestrickt. Der Rehrücken, der wird gespickt. Und die 17-Jährige wird 18. Na, was haben wir gedacht? Ja, das haben wir doch gedacht, ja. Ja, na, schon mal. Ja, geht's karachomäßig ins Wochenende. Und alle seien gegrüßt, die sie noch zugeschaltet haben. Auch nachher noch dran. Wart's nur ab. Wird auch langsam Zeit. Jetzt machen wir erst ein bisschen Werbung. Kleine Lachpause. Werbung. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Ortenau Select. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Wein und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet. www.ortenau-select.de. Ab dem 8. Mai öffnet die E-Welt, das neue Energieberatungszentrum des E-Werk Mittelbaden. Erfahren Sie alles rund um die Themen Energiesparen, Klimaschutz und innovative Energien. Lassen Sie sich kostenfrei und neutral beraten. Besuchen Sie uns zur Eröffnung am 8. Mai in der Freiburger Straße 23 in Offenburg. Hänsel und Gretel, Tristan und Isolde, Schwarz und Weiß, Rock und Roll. Jetzt hat die Welt ein neues Und. McFlurry und Magnum. Die Verschmelzung knackiger Magnum-Schokolade mit dem cremigen McFlurry-Milcheis. Das neue McFlurry Magnum. Jetzt in drei Varianten. Classic, Mandel und Brownie. Nur bei McDonald's. Holz ist einer der natürlichsten Baustoffe der Welt. Holzmeier in Hausach. Ihr kompetenter Partner rund ums Holz und den gehobenen Innenausbau. Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge und vieles mehr. Überlassen Sie bei Holz nichts dem Zufall. Gehen Sie lieber gleich zum Profi. Holzmeier in Hausach. www.holz-meier-hausach.de. Weil einmal einfach nicht genug ist. Weine vom Zeller Abtsberg. Immer wieder. Tradition, beste Lagen und viel Liebe machen den Wein. Zeller Abtsberg, die Burgunder-Experten. Vorbei die Zeit der Vergänglichkeit. Vorbei die Zeit des Minderen. Vorbei die Zeit von dem, was niemals lange währte. Gekommen die Zeit der Beständigkeit, der Qualität, des Schönen und der Träume. Verwirklichen Sie Ihren Traum mit Uhl. Baustoffe für Generationen, exklusive Pflaster, Mauer- und Pflanzsysteme, Stufen und Dekore für Terrasse und Garten. Uhl, Baustoffe für Generationen. Besuchen Sie unsere Ausstellungsfläche im Schutterwald am Kieswerk 3. Mehr Infos unter uhl.de. Kein Möbelhaus hat das, wonach ich suche. Fahren Sie auf die B28 Richtung Kehl. Nehmen Sie die Ausfahrt Kork. Fahren Sie direkt zu Wohnart Peter Lutz. Hier finden Sie funktionale und ausgefallene Markenmöbel mit erstklassiger Beratung. Wohnart Peter Lutz in Kork bei Kehl. Danke, Navi. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! Ja, jetzt kommen wieder die Charlie 2000 Termine. On the road, on the road. Morgen, Samstag, bin ich in der Nähe von Offenburg. Und zwar in Berghaupten, in der Schlosswaldhalle. Da wird auch ein Vierpunktgerüst aufgebaut. Lasst euch überraschen. Ein nach 20 Uhr. Und alle, die ich angeschrieben habe bei Wer kennt wen, die treffen sich dort. Am Mittwoch, am kommenden 12. Mai, Lauinger Marsch. Da bin ich im Lauinger. Am 15. Mai, Gräfern, Turn- und Festhalle. 22. Mai, Stullhofen, Festzelt. Das ist Rheinmünster, Stullhofen. Alles in der Nähe von Baden-Meerpark. 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Das Ganze auf der Höhe nach Schwemmer. Da war ich mal früher schwer aktiv. Im Schwäbischen. Und am 7. August ist die zweite Revival-Party beim MSC Typhoon. Da hatte ich mal angefangen. Vor 100 Jahren. Es erwartet euch. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Run to me on your Maximum Music FM. Turn up the bass and the treble music are the weapon. Y'all are wind up them waist like a phenomenon. All over the world and us a sing this a song, yo. Jetzt habe ich die Gewinner von vorher vom Gewinnspiel. Die Antwort musste Metallica heißen. Mario Guarti aus Kehl. Dankeschön. Phones and wireless singular and still gotta connect the smoke a piece of it. See you just smoking a you're a chalice. I'm giving you the chance to smoke up until a ugly chick look like Vivica Fox. Clap on the one on the fact, clap on the one. Boss up boss in that place on the fact, clap on the one. Kill me and Sean Paul and got on for create a plan. We go a dance, I'll bust it up and make up a grand. We never stop and shut up and we never quit. Keep bringing the dirty rock and make them gumballs on it. Pour the tea and I broke out and every man I say ship it. So the dirty keep it bright up and lit, yo. Just give me the light and pass the job. Pass another buckle on. Get them in a mid the heart and I got to know. Which one is gonna catch my girl? I'm in at the bars and I got my dough. Pass another buckle on. Get them looking hype and I got to know. Sean Paul, der König des Hip-Hop, ha? Eine Minute vor 22 Uhr. Und ihr seid vollkommen richtig. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Ja. Volle Kanne, ha? Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Disco Dip. Hier ist die Nummer 1 der Dance Charts. Das ist derzeit die Nummer 1 der Dance Charts. Darius an Finlay und Sean Baker. Zeig mir die 10. Wow. Geil. Nächste Grüße, Stefan und Mobli. Grüße, Stefan aus Bellenhausen. Grüßt die zwei total verliebten Turteltäubchen, Uli und Christian aus Niederwalgern oder Weigern in Mittelhessen. Alle Albandi-Fans, sowieso alle Nachtschwärmer und alle aus der Werk in Wien Community. Ich glaube, wir haben schon das richtige Tempo. Nacho, was meint ihr? Hier geht's ins Wochenende. Und übrigens, diese Song, also diese Version jetzt nicht, ist Platz 4 der Dance Charts. Das ist eine 2003er Remix. Superstark, 22:15 Uhr in wenigen Sekunden. Als ich vorher hierher gefahren bin, komme ich immer am Kino vorbei. Da standen 16 Blondinen und die gingen nicht rein. Dann habe ich gefragt und dann sagt die eine, der ist doch erst ab 18 der Film. Yeah.

Ich bin schon hier. Wer kommt herein? Nachtschwimmer, morgen bin ich am Samstag in Berghaupten. In der Schlosswaldhalle. Also kommt alles, was das Herz begehrt. Rock, Reggae, Fox natürlich, bis zum Abwinkeln. Rock'n'Roll. Ist Charlies Frau. Italo. Er liegt zu Haus. Und es gibt das Kultgetränk der 80er. Korea. Wow. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Ich freue mich. Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Malsch. Samstag, 15. Mai, Gräfern, Fest- und Turnhalle. Pfingst, Samstag, Stolhofen-Westel. 29. Mai, Mönchbeiler. 7. 8. MSC Taifun, Mörsch. Er und ist vergnügt. Ein anderer hätte längst schlapp gemacht. Ein Nachschwärmer, besuch mich doch bei werkindwen.de. Drum sind wir auch geblieben beim Da gibt es mehrere Accounts von mir, auch wieder zum Beispiel Charlie 2000 im Radio. Tragt euch ein, ich finde euch. Aber auch, wer kennt wen nicht hat, bei Facebook. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Ist bald wieder wie früher. Charlie 2000 unterwegs. Jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Müsst aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nichts. Bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riechst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht wie ewig, wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals gegengefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst ein vom Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in einem. Thank you. Und es hat Zoom gemacht. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. So, Achtung. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Jetzt kommt unser zweites Gewinnspiel. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Kann man ja fast schon sagen, jetzt ist der Best of 90er. Wir suchen fünf Interpreten. Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? And I try to make it stop. hit. Hey, yeah, yeah. Everyone, a classic. Läuft immer noch unser Gewinnspiel. Aber jetzt haben wir kurz was anderes. Einfach näher dran am Wetter. Eine Verkehrsmeldung bzw. zwei. Vorsicht auf der B3 Offenburg-Aachen. Zwischen Aachen-Önsbach und Aachen-Süd sind Schafe auf der Fahrbahn. Ferner auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Aachen und Baden-Baden Behinderungen durch Straßenschäden und Baustellen. Wow, das waren alles mal Knaller, Nachtschwärmer. Wir suchen nach 5 Stück, wenn ihr die zusammen habt. studio@radio-ohr.de. Meldet uns die bitte. Es gibt nämlich eine Mix-CD zu gewinnen. Da haben wir schon wieder Grüße vom Bös Manuel. Ganz viele Grüße aus Heilbronn. Vielleicht könntest du 2 Freunde von mir grüßen. Und zwar den Alexander Schwegmann aus Gütersloh und meinen Arbeitskollegen Andreas Popp, die Kaffeebohne. Ganz viele Grüße, Manuel. Wer Grüße hat, meldet uns. Auch auf der angegebenen Mailadresse, bitte.

Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Wir haben 22.55 Uhr. Hallo Nachtschwärmerzeit, gegrüßt. Das ist der Tobi. Lotusblume. Ein Song von den Flippers. Na Bandis, wie sieht's aus? Wie sieht's bei euch aus? Hä? Ganz wie in alten Tagen. Ja, bevor es Musik gab. Oh, er hat wieder was rumzustecken an der Musik, ja? Erl, was für kranke Geräusche muss ich mir denn dann anhören hier? I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag. So, Erl, vielleicht gefällt dir jetzt das besser. Der absolute Rockklassiker, Golden Earring. read our love. Gordon Hearing, read our love. So, jetzt haben wir ein paar Grüße, da kommen jede Menge rein. Und zwar der Timo Bauer. Die Legende lebt. Er hat zum ersten Mal heute eingeschaltet. Grüße aus dem Schwabenland. Und ich bin wieder jung wie früher, als du bei uns aufgelegt hast. Eichhalden, Tunningen, Seedorf, Sulgen, Winzeln. Grüße an alle Ü30er. Übrigens, am 29. bin ich an Menschweiler. Das ist da oben bei euch in der Gegend. 29. Mai, Samstag. Da kommt bestimmt noch dieser und jener Termin dazu. Unser Andreas Rohr wird dafür sorgen. Jetzt geht's weiter. Hi Charlie, habe schon lange nicht mehr auf die altbekannten Freitagnachtsendungen gewartet oder gehört. Komme aus Kalf und habe in den 90ern deine Sendungen gehört. Willkommen zurück. Grüßen alle, die sich noch riesig freuen, wieder live zuhören. Der Mike aus Kalf, aus dem Schwabenländle. Servus Charlie, viele Grüße an dich und alle Hörer, die von 75 bis 80 bei dir um die Plattenspieler gehüpft sind. Tommy aus Karlsruhe. Schönen Gruß aus Franken. Riesendank an meinen Freund Jörn, der dich mir empfohlen hat. Aus Coburg. Vom Jan die Leila. Dankeschön. Coburg, Oberfranken. Absoluter Colt nach Schwerer. Das ist echt was für Nachtschwärmer. Das ist Queen und Kesha. Playing our favorite CDs, pulling up to the gonna take the curb and let's do it like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he's getting too drunk, drunk, drunk, drunk, drunk, drunk. Now that we go till they kick us out, the police shut us down, down. Police shut us down, down. Police shut us down. Don't stop, make it pop. Wir haben gleich 23:07 Uhr. Der richtige Nachtschimmer wird jetzt eigentlich jetzt langsam erstmal richtig wach, oder? Ja. Jetzt kommt noch ein Gruß aus Oberösterreich. Die Tanja, ich höre eure Sendung in der Nachtschicht über Webradio. Er macht geile Musik. Dankeschön, Dankeschön. An die Tanja nach Oberösterreich. Und wir haben auch einen Gewinner vom letzten Gewinnspiel. Den erzähle ich nachher, weil ich sehe gerade, meine Platte ist gleich aus. In den 90ern war das auch ein Knaller von Red 5, The Beat Goes. Und hier ist ein Remix. Ganz neu. Ganz heiß. Goss, der 2010er Remix. Wir haben gleich 23.11 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Unsere Studiokasse läuft wieder hier rum. Die ist übrigens ganz berühmt. Bei Facebook war sie diese Woche drin. Für die WM war sie angezogen sozusagen. Die Flagge hat sie über sie gehabt. Schaut mal rein bei Facebook, bei Hitradio Ohr, auf der Hitradio Ohr Seite. Da seht ihr den Ohrfield, so heißt er nämlich. So, jetzt haben wir Grüße. Ich sitze gerade in Gütersloh und höre jeden Freitag deine Sendung. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass ich gegrüßt worden bin. Ich würde mich riesig freuen, wenn Manuel Bös zurück grüßen könntest. Nachtschwärmer Alex. So, und jetzt haben wir den Gewinner von vorher aus Aachen. Der René aus Aachen. Er hat alles gewusst und noch mehr. Max Labouche, MC Sar, Heathunder, Dr. Alban Player, Hitty, Mikey Mark, Rednecks Wickfield. Und dann hat er noch rausgehört, Masterboy, Heathunder. Vollkommen richtig, Gratulation. Du kriegst eine Mix-CD zugeschickt. Dankeschön. Hold on, it's the start of another weekend. Hier gehen die Exzesse los bei Bandis. Deswegen finde ich meine Knöpfe nicht mehr. Gleich mehr davon später. Prozent aller Songs sind alles Covers von früher. He? Das zum Beispiel Eisbär, ehemals Grauzone. We'll be right back. Eisbär. Oh, Eisbär. Eisbär. Eisbär. 23:16 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Seid gegrüßt, willkommen. Und wie gesagt, die Exzesse bereiten sich hier vor. Ich sehe es schon kommen. Ah, nimm mich. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch schlafen. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Ja, und wie geht's weiter, hä? Also, ich zieh mich jedenfalls aus. Wirf den Film rein, wirf dir einen Pfefferminz rein und dann locken wir die Mumie aus ihrer Gruft. Super drauf! Oh. Affengeil! Brillant! Wahnsinn! Bombenschlag! Die volle Packung Power! Freund, da hast du wieder abgestunken jetzt gerade, oder? Bin interessiert. Ich betraue nur deine Frau auch. Ne? Männer sind solche Idioten. Und ich hab ihren König geheiratet. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Die neue von den Disco Boys ist das. Yeah.

pick my tune. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Baby, mit ein bisschen Green dabei. Wir haben 23:32 Uhr. Jetzt geht's los. Jetzt kommt unser Telefongewinnspiel. Das ist nur eine Frage. Ich möchte wissen, das ist ein Rock'n'Roll aus den 70ern. Wie heißt die Sängerin? Sing, komm, sing! Sing, komm, sing! Sing, komm, sing! Wie ein Märchen fing es an, dass die Zauberfeenlein, wie es von euch noch träumen kann. Wie heißt diese Sängerin? habe ich den Andreas aus Darmstadt. Stimmt das? Ja, genau. Andreas, lass hören. Wer ist das? Das ist, glaube ich, zumindest mal, aber ich meine, es wäre richtig Conny Frenzel. Nein, leider nicht. Tschüss. Das war der englische Part, ja? Nachtschwimmer. Jetzt will ich wissen, ich spiele das Ding 100 Mal, bis ich's weiß. (0781) 504-3311, Conny Francis ist es nicht. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich grüße den Manuel aus Heilbronn. Hallihallo. Manuel, lass hören. Das ist die Conny Frobis. Ja, genau, das ist es. Oh, Junge, du hast richtig, es geschafft. Richtig, Manuel. Ja, toll, super. Du hast es geschafft. Hast du noch jemanden zu grüßen? Ja, ich grüße nochmal den Alex aus Gütersloh und nochmal die Kaffeebohne, mein Geschäftskollege. Wunderbar. Dankeschön fürs Mitmachen! Yeah. Jackie Party, Freestyle. Das kommt übrigens morgen auch. Das kommt immer bei mir. Freestyle ist Pflicht. Auf der mobilen Veranstaltungen. Immer freitags ab 21 Uhr bis 1 Uhr, liebe Charlie, hier bei Hit Radio. Hol mir die heißen Scheiben aus.

nuts in the sky. I see the recent glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. They have a day. Wir haben 0 Uhr. Und hier gibt's Italo Spezial. Ja, das war noch Zeit, Nachtschwärmer. Das waren die Hyperknaller, einige davon der Italo-Zeit. Ich könnte gar nicht mehr aufhören. Nein, nicht das Wetter, sondern eine Gefahrenmeldung auf der A5 zwischen La und Baden-Baden. In beiden Richtungen Fahrbahnschäden. Das kann ich bestätigen. Die A5 wird bis Sonntag wegen Sanierungsarbeiten mehrfach, teilweise oder voll gesperrt. Es kommt immer wieder zu Staus auf den Umleitungsstrecken. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer. Das ist wieder so ein Spezial-Mashup-Remix. Sexy Bitch, David Guetta, Summer Jam und alles, was noch dabei ist. Vorher gebeten, ein bisschen mir zu assistieren. Und gib mal hier bitte mal die Telefonnummer durch. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Oh Gott. Kelly 0781 504 3311. Also wirklich, Kelly, ist doch nicht so schwer. Gut, ich bin natürlich sehr intelligent, aber ich möchte die Erklärung abgeben, dass Verstand und ordentliche Tippen Hand in Hand gehen sollten, um uns alle voller Zuversicht ins 19. Jahrhundert zu führen. Ja, da bist du schon drin. Ort. Meinung. Sie hatte Rasse, gar keine Frage. Ich lutschte an ihren Zehen. Und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Oder was ist mit meinem Freund R los? Jetzt habe ich noch eine Grüße. Ludwigsburg, der Uwe. Liebe Grüße vom dicksten und treuesten Nachtschwärmer aus Ludwigsburg. Da wünsche ich den Remix von Jana. Oh, da kann ich dir, glaub, dienen. Cha-cha. Jetzt machen wir erstmal Ärzte. Und zwar Spezial natürlich. Neulich sind wir da gewesen. Die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Haben wir diese Insel in die Luft gesprengt? Wann wird sie im Meer versenkt? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Oh. ich will an die Nordsee. Charlie! Hallo, Herr. Hallo, Al. Erzähl mal was über deinen Job. Ha? Über deinen erfolgreichen Job. Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Du, Al, aber deine Tochter, die hat ja Nachhilfeunterricht nötig. Wie wär's, wenn ich das mal mache? Rühr sie an und ich häng dich an deinen Dickdarm auf. Ach, komm. Bitte. Cha, cha, cha, cha, cha. Two, three, four. Es gibt Millionen von Sendern. Es gibt viele Augen mit Rändern. Viele Männer, die ich niemals mehr krieg. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Hit Radio Ohr, einfach näher dran. Alles bloß nicht langweilig. Hit Radio Ohr. Für den Uwe aus Ludwigsburg, Rihanna. Spezial. Ein kleiner Flirt mit UB40 gemacht, ja? Ja! völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Abitur, Bildung maßgeschneidert. Länderli Hits, 90-20-10. Die Episode ist zu Ende. Abi 2010? Dann sei dabei. 6000 Schüler aus 30 Gymnasien feiern auf fast 6000 Quadratmetern. Extrabi, 15. Mai, Messegelände Offenburg. Hakuna Matabi, hast du Abi, bist du König. Hallöle, ich bin's, Otto Kuhnle, und jetzt schalten wir live in ein schwäbisches Schlafzimmer. Jetzt bekomme ich von dir genau 50 Cent. Ja, das sind die Kondomkosten, die teilen wir uns doch jetzt. Das willst du doch auch. Mach's mit, Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Gönnen Sie sich mit Ihren Orbits Erholung vom Arbeitsalltag. Action, Comedy und Romantik auf Großleinwand im Offenburger Multiplex-Kino Forum. Traumhafte PS-starke Mietwagen bei Exclusive Cars in Oberschopfheim. Und Spaß für die ganze Familie in Deutschlands einzigartigem Indoor-Erlebnispark Sensapolis in Böblingen-Sindelfingen. Alle Orbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Leute, neulich war ich beim Arzt. Da meint doch plötzlich Dr. Mabuse zu mir, Herr Schröder, was ist mit Vorsorge? Ich sag, wie, was Vorsorge? Darmkrebsvorsorge. Schwupps, die Gummihandschuhe an und dann? Glück auf, der Steiger kommt. Aber nicht mit mir. Ich mein, ich bin doch so empfindlich. Ich glaube, ich hätte ihm vor Schreck den Finger gebrochen. Aber im Ernst, wenn's um Darmkrebs geht, hört bei mir der Spaß auf. Ich will gesund bleiben, deshalb gehe ich auch zur Vorsorge. Dauert nur 20 Minuten und tut auch gar nicht weh. Mehr dazu unter www.darmkrebs.de. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. I see you, I feel. 0:27. Hallo Nachtschwärmer. Ja, da sind wieder ein paar Grüße und Mails gekommen. Das ist ja mega geil, danke. Ich war in Berlin letzten Sonntag bei Jena. Und da hat sie sich gefreut, dass jetzt der Remix da kam. Disco, liebe Grüße, Uwe und Anja. Und Amp. Aus Ludwigsburg, der Uwe. Dann hier nächste Sendung, Markus Stiendl. Grüße den Rainer, Klaus, Katrin, Oliver und alle, die mich kennen. Markus Stiendl aus Wien-Höring. Er hört über Webradio. Übrigens, Nachtschwärmer, oh, da ein kleiner Geheimtipp. Ein absoluter Geheimtipp. Geht doch mal auf www.charlie2000.de. Das ist meine Homepage. Da könnt ihr mal alte Videos sehen von früher, wo ich früher bei Sendungen war und so weiter. Aber wenn ihr dann noch eingibt, www.charlie2000-media.de, da könnt ihr live mithören und mitsehen, mit einem Klick. Könnt ihr hier live mithören und mitsehen, mit einem Klick. Probiert's mal aus. Da ist auch ein Gästebuch drin, könnt ihr mal einen Gruß ablegen. Erl, du bist da auch verewigt. Wissen wir, ja, wissen wir. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ich warte schon den ganzen Tag. Aber weißt du, was ich glaube von dir, Erl? Dass du in einem Zimmer voller Irrer immer noch der Häuptling bist. Der sucht Streit. Ah, du bist eine einzige Enttäuschung für mich. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Ach, du Armer. Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Von Pitbull. Woke up this morning with my pockets on E. Fuck being broke, man, that shit ain't for me. I'm looking for a lick, boy sitting on them bricks, making it rain in the club, looking outside, jack boy shit, making strip, kicking the dough, fuck that shit, hit the flow, flow, say shit, that's for sure. Cause if you do them things that go. His chains, I want it all. Everybody turn to face the wall, and I'm squeezing off if you buck me, dog. Now I'm gonna fuck with y'all, but it's too much money involved. Plus, you've been stunting, throwing up your money. You must don't want it all. I creep up like, give me that. You don't deserve shit, cause you's an idiot. A straight up lame to me, nothing that you claim to be, and I pity that. Shit. We slipping through the front, while she slip out through the back. She slipping, now you tripping, cause this. Das ist gut, das ist stark. Mega Power direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. We'll be right back. Das seht ihr noch, ha? Von Scott McKenzie, San Francisco aus den 70ern. Wir haben 0 und 39 und hier ist immer noch Nachtschwärmer Spezial. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr braucht. Möglichkeit, ein Mail zu schicken, dass wir noch einen Gruß durchsagen können auf studio@hitradio-ohr.de. Da haben wir den Michael, der grüßt seine Freundin, die Daniela aus Kronau und freut sich auf heute Nacht. Wow! Erl, was wollen wir mal raten? Geht da was ab? Und gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hitradio Ohr lädt ein zum großen Wochenmarktfest am Samstag, 8. Mai in der Offenburger Innenstadt. Genießen Sie vor dem historischen Rathaus feinsten Spargel. Vom Spargel- und Erdbeerhof Hügel und Heiz aus Neuried-Altenheim. Zubereitet und serviert vom Hotelrestaurant Sonne. Machen Sie mit beim Hitradio Ohr Spargel-Wettschälen und gewinnen Sie tolle Preise. Unter anderem Weinpräsente vom Weingutschloss Ortenberg. Übrigens, an diesem Samstag ist XXL-Samstag mit Abendflohmarkt und großem Abschlussfeuerwerk. Hier ist Emily Wood vom Sechserpack. Und es gibt ja so einige, die sagen, ich wäre so ein richtiger Schneewittchen-Typ. Aber ey, ich stehe überhaupt nicht auf Zwerge. Und gleich 7 wäre auch ein bisschen Fülle. obwohl ich Zipfelmützen gut finde. Besonders auf dem kleinen Kopf. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Lust auf Kino? Auf ins Forum nach Offenburg. Für gerade einmal 50 Orbits erleben Sie mit Hitradio Ohr die neuesten Filme aus Hollywood und der ganzen Welt. Tickets gibt es nur bei Hitradio Ohr und nur solange der Vorrat reicht. Und Abitur, Bildung maßgeschneidert. Länderli Hills, 90-20-10. Die Episode ist zu Ende. Abi 2010? Dann sei dabei. 6000 Schüler aus 30 Gymnasien feiern auf fast 6000 Quadratmetern. Extrabi, 15. Mai, Messegelände Offenburg. Hakuna Matabi, hast du Abi, bist du König. Na, auch schon über 30 und jeden Abend schön brav zu Hause. Quatsch, denn es gibt ja die Originalbadmedia Ü30-Feten mit den tollsten Livebands, Wahnsinnsstimmung, tollem Ambiente und Partymoderator Frank Dickerhoff. Alle Termine und Partybilder gibt es im Internet unter www.badenmedia.de. Ja, jetzt noch kurz die Termine von Charlie 2000. Heute Samstagabend bin ich in Berghaupten, in der Schlosswaldhalle Berghaupten. Das ist in der Nähe von Offenburg Richtung Kinzigtal. Einlass 20 Uhr. Und am Mittwoch, weil ja Donnerstag Feiertag ist, Lauing am Malsch. Samstag, 15. Mai, Greffern, Turn- und Festhalle. Pfingstsamstag, 22. Mai, Stullhofen, Festzelt. Und am Samstag, 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Das ist bei Villingen-Schwenningen. Und nicht vergessen, die Ur-Revival-Party findet statt am 7. August, MSC Taifun, Rheinstetten-Märsch. Das wird toll. Aber wie gesagt, heute freue ich mich auf Berghaupten. Da war ich nämlich noch nie. Und da wird auch ein Gerüst aufgebaut. Und der Kollege Manuel Kemp von Hitradio Ohr hier, der ist heute im U2 Club in Offenburg. Das ist vis-à-vis vom Kino. Wer jetzt unterwegs ist, kann da hingehen. Die besten Mixer hat er dabei. Wir haben 0:48. Noch gut 10 Minuten oder circa 10 Minuten. Jetzt geben wir noch mal kurz Gas, oder? Wie sehe ich das? Und schwer in Fahrt. Weißt du, die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Ja, die lassen wir jetzt raus. music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Jetzt ist nur Zeit für die neueste Culture Candela. verbrannt, ich bin trotzdem entspannt und chill am Strand. So schmeckt der Sommer. Bei dem Smog und dem Mief wird man schnell aggressiv, nichts mehr mit Beef. So schmeckt der Sommer. Feuchte Tuch auf dem Kopf, ich werd sonst noch bekloppt vom Hitzeschock. So schmeckt der Sommer. Ja, ich bin übergeschnappt, mach den Körper vom Dach ins Tiefkühlfach. So schmeckt der Sommer. Und die Sonne gibt uns noch den goldenen Schuss und dann ist Schluss. Und dann endlich Sommer. Kaiser Candela, wie erwähnt, Sommer in Kiez. Wir kommen in die Endrunde. Ich heiße Bandi. Wann hat dir mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Wartet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ja, genau. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Du bist das Einzige, was ich will. Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht. Es ist deine Seele, die zu mir spricht. Danke an alle Nachtschwärmer. Das war's. Bis nächsten Freitag. Tschüss Kelly. Tschüss Al. Freunde, das war das Ende. Beautiful sir, we are happy tonight. Oh, bitte kann mich nicht jemand erschießen.